Ich habe lange überlegt, ob ich damit zur Polizei gehen sollte. Wirklich kein Scherz. Es war mir eine ernsthafte Überlegung wert. Aber seien wir mal ehrlich, hat es einen Sinn? Almira würde sowieso sich nicht darum scheren. Und den Stress will ich mir auch nicht geben. Stattdessen verwende ich das Material als Einleitung für eine kleine Videoreihe. Oder besser gesagt, der TND-Offizierschat, Folge 1, Max soll sterben. Nein, das ist kein Clickbait gewesen, aber von Anfang an. Die Lüdermenschen und Almira haben einen Offizierschat auf Facebook, wo nur die Offiziere von TND kommunizieren. Und ich habe alles. Und es ist verdammt nochmal zum größten Teil extrem witzig. Doch mit der ersten Folge fangen wir mal mit etwas an, was eigentlich absolut gar nicht witzig ist. Zumindest war es das für mich nicht im ersten Moment. Aber ja, wie gesagt, lange überlegt. Ich werde nicht immer nur die Chats vorlesen, oder um genau zu sein, was Almira immer in die Chats geschrieben hat, sondern auch in die Rolle Almira schlüpfen. Ich werde also versuchen, leicht übertrieben zu schauspielern. Ich werde aber auch hier und da den Sachverhalt aufklären und einen Kontext hinzufügen. Irgendwann im Oktober, November 2018. Ganz ehrlich, dann lieber als Arschloch den Raid leiten und schneller durchkommen. Soweit dazu. Mich belustigt nur, dass er sich noch mehr angreifbar macht. Wohl schon von einem Anwalt aufgefordert worden, sein Impressum wieder zu schreiben, was er wohl nicht getan hatte. Das stimmt übrigens nicht. Darüber hinaus lache ich darüber, weil der Raid, wie er lief, vernünftig lief, bis auf Stirnfriede. Auch ich wurde nicht laut. Und daher will er was erreichen? Ferner mit 6 Heilern zu gehen, wären zu viel. In Klammern, 3 Heiler heilten nur die Hälfte wie ein normaler Heiler, ergo waren wir 4,5 Heiler. Man macht sich ebenso darüber lustig, wie die Bosse erklärt worden sind, obwohl es extra etwas sesamstraßenmäßig getan wurde. Und in Elvadias Umfeld behauptet Elvadia immer, Elvadia bin ich, wie auch in Klimperkutte, wenn man Fragen zu Bossen habe, würden die von uns nicht beantwortet. Das stimmt nicht. Beweise liegen vor, dass Hirntod mit Kollegen plus Mühe Nigala, der Heilmonk mit seinen Kollegen von Elvadia geschickt worden waren, um Stress zu machen. Weitere Beweise liegen vor, die ein Handeln vom Blizzard nun explizit passieren lassen, da öffentlich Heil Almira geschrieben wurde. Heil ist nicht strafbar. Petri Heil, man kennt es. Angler Gruß. Darüber hinaus bekommt Elvadia bereits von Leuten aus seinem Umfeld Sprüche, weil er nicht aufhört. Das Wetter schwingt um. Das stimmt auch nicht. Unser Raid vom Wochenende wird dennoch veröffentlicht, da diese 4 das aufgenommen haben. Man macht sich lustig über die großen VZ und Co., die wir wollten. Fun Fact: Einstimmig beschlossen die Offiziere eine Woche vor dem ersten Raid, dass dies passieren solle, obwohl ich erklärte, dass die Preise noch hoch wären und wir nicht für NRC erstmal nur kleine verlangen sollten. Fun Fact: Klipperkote hat das mit Absicht vorgeschlagen, damit das eben in extra Stress ausartet. Man macht sich ansonsten über die Heilansagen lustig, die komplett zum falschen Zeitpunkt gekommen wären, was sie sind. Dende bitte zum Offizier machen am Wochenende. Wahrheit von ihm im Chat. Ich würde die Leute vergraulen. Auch an diesem Wochenende, er sagt, durch mich wäre das mit Klimper und Elvadia passiert. Durch mich wären wir dann 6 Wochen nicht mehr weitergekommen. Ich habe Schuld. Auch dafür, dass im Raid am Samstag die Leute rausgegangen wären. Ganz ehrlich, wenn ihr das so seht, dann geht. Ich hab es satt. Und ich hasse mich dafür, lieb gewesen zu sein am Wochenende. Ich hasse mich dafür. Das Video erlässt sich aus, dass der die Quelle schütze. Man sieht im Interface, es ist ein Monk, Heilmonk. Man sieht, es ist nur ein Heilmonk im Raid. Also schützt da keinen, da die Namen da auch stehen. Fun Fact, ich liebe dieses Wort jetzt. Fun Fact, ich wusste das. Ich hatte nur keine Lust mehr, das alles rückgängig zu machen. Deswegen habe ich es einfach so gelassen. Das habe ich ganz oft erklärt. Und man sieht an seiner Tasche auch, was er in der Tasche hat. Und da steht Tasche von Mylia. Klipperkote hat einen Bann wegen Balentia, by the way. Man kann in den Chat lesen, da er daneben, neben dem Idio gerade live läuft. Zur Info, nun steht in der Wahl des Impressum das hier. Das stand nicht in Impressum. Ich bin ein Autor, dreckiger Hurensohn und ganz schön asozial. Wenn mir jemand auf den Sack geht, kassiert er. Meist verbal. Oder wie Almira, der Bastard, in Form von Videos und einem Raid bei seinem Wohnort. Tschüss, Spaß. Aber save the date. 20.10. Drachenschanze. Ich brauche keine Hilfe. Ich mache alles alleine. Ich teile mit niemandem. Und mir ist eure Meinung herzlich egal. Stört euch das? Ich glaube, in meinem Arschloch ist noch etwas Platz für eure Kritik. Peace. Das war ein Scherz. Okay, das war vielleicht etwas derbe. Kritik und Feedback an die E-Mail. Aber wer mit meinem Stil nicht klarkommt, sollte nicht flennen, bitte. Ich bin brutal ehrlich und sage brutal ehrlich meine Meinung. Mehr muss man nicht wissen. Heißt also, er will am 20.10. zu mir das SEK oder irgendwas schicken, um Stress zu machen. Um das aufzuklären, am 20.10. war der Drachenschanze, Raid. Das war ein Joke. Gott, informier dich doch bitte einmal, was die Drachenschanze ist. Du bist nicht so toll wie der Drache. Er wohnt dort, was wir im Restaurant machen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich möchte euch alle, auch MLJ, bitten, morgen, Dienstagabend im Teamspeak zu sein. Ich bitte euch alle um Unterstützung wegen Anzeige sowie Blizzard zu kontaktieren. Alle miteinander, dass ich alleine der gesamte Community durchlesen. Das dürfte Bann für die ganzen Leute Ort geben. Komplett! Ich hab's jetzt satt. Ansonsten bleibt mir demnächst nur noch der Schritt, ein paar Leute zu ihm zu schicken. El Casil, du hast meine Erlaubnis. Feuer frei! 21 255 Telefonnummer, die lese ich nicht vor. Was auch immer ihr machen wollt, tut es! Es ist mir egal, was passiert. Ganz ehrlich, und wenn man den Typen umbringen muss dafür, es muss aufhören! Ich kann nicht mehr! Zum Hintergrund, es gibt nun genug Dinge, die beweisen, dass man an mir einen Rachemord üben machen will, mitsamt Angriffen auf mich und meinen Eltern. Tut, was ihr tun müsst, es ist mir egal. Hauptsache, der Typ hält die Fresse in jeglicher Form. Näheres im TSA. Was für ein Rachemord? Interessante Lüge. Da ihr die ganze Zeit ignoriert habt, erstens, Leute im Welt, die Kacke bauen, schmeißt ihr raus. Geht anderen Channel, riddet notfalls jeden drei Leute, die absichtlich Kacke bauen. Ihr solltet seit Dienstag alle auf A und A2 auf B-Net nehmen. Ich wollte euch heute fragen, wen ihr auf B-Net habt, und Leute rauszuwerfen aus Gilde, die Stress machen könnten, die in einer anderen Community sind, waren. Kann ich nicht, hat einer getan. Ergo kann ich nichts dagegen tun. Jetzt hat gerade Elvalia wieder gesagt, Evs wird im Raid sein und aufnehmen und Stunk machen. Ich hätte das gern vermieden. Also tut diese Dinge. Es tut nicht weh. Aber es nicht machen tut uns allen weh.